Kundgabe 4327. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.06.1948. Hinweis auf das Ende. Rechte Vertreter Gottes. Eine kurze Zeit nur noch ist euch der friedvolle Zustand beschieden, denn die Weltenuhr rückt vor und hat bald die letzte Stunde erreicht. Wer sich dessen bewusst ist, der lebt in der Erwartung des Kommenden, auch sein Leben bewusst. Er stellt sich in allen Handlungen darauf ein, dass er das Erdenleben bald hingeben muss, und er trachtet danach, sich das ewige Leben zu sichern. Er arbeitet an sich und strebt die möglichste Reife seiner Seele an. Doch wie wenige sind es, die an ein Ende glauben? Wie wenige befassen sich ernstlich mit dem Gedanken an ein Scheiden von dieser Welt? Es ist wie ein verstärkter Hunger nach allem, was die Welt bietet. Und ganz selten nur bewegt sich der Gedanke an mich. Ganz selten nur suchen sie Gelegenheit, geistige Gespräche zu führen und ihrer Seele die ihr so dringend nötige Nahrung zu verschaffen. Die Menschen leben und sind doch tot im Geist. Und je besser es ihnen geht, je mehr sie die irdischen Verhältnisse meistern, desto mehr fallen sie von mir ab. Oder sie stellen mich zur Seite, nur ab und zu den Blick mir zuwendend, aber ihre Herzen verlangen nicht nach mir. Und meiner rechten Vertreter auf Erden gibt es auch nur wenige. Ansonsten die Arbeit in meinem Weinberg mit größerem Erfolg gekrönt wäre. Ansonsten die Menschen mehr aufgerüttelt würden und in ihrem Denken und Wollen sich wandelten. Meine rechten Vertreter verkünden den Menschen mein Wort. Und immer nur mein Wort als Licht- und Kraftspender für die, die guten Willens sind und meines Wortes achten. Meine rechten Vertreter machen sie aufmerksam auf die Irrlehren, die in der Welt verbreitet sind. Doch viele nennen sich meine Vertreter auf Erden und tragen wenig Sorge, dass mein allein wahres Wort verbreitet wird. Sie drängen wohl die Menschen zu frommen, gottesfürchtigen Gedanken, doch immer auf dem Weg von Zeremonien und äußeren Handlungen, die für die Verbreitung meines Wortes belanglos sind. Diese werden nicht den Erfolg haben, dass die Menschen sich mit Ewigkeitsgedanken befassen und den Ernst der Zeit erkennen. Denn die sich meine Vertreter nennen, glauben selbst nicht an ein so schnelles Ende. Und jeden rechten Vertreter, der ihnen Aufklärung bringen kann, weisen sie ab. Und so sind die Menschen in großer geistiger Not, weil sie völlig blind sind und ihnen keine andere Hilfe gesandt werden kann als die Übermittlung meines Wortes von oben. Darum ermahne ich immer wieder meine Diener auf Erden, die ich zu meinen rechten Vertretern mir erwählt habe, mein Wort zu verkünden, wo immer es angängig ist, die Mitmenschen hinzuweisen auf das Ende, auf die Notwendigkeit einer Seelenwandlung und des Glaubens an das Leben nach dem Tode. Ich ermahne euch immer wieder, lasset nicht nach in eurer geistigen Arbeit, schaffet und wirket emsig, als sei morgen der letzte Tag, denn er wird kommen unwiderruflich und nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ich will euch nicht verlieren an den Tod. Ich will, dass ihr lebet und euch für dieses Leben vorbereitet und spreche daher immer wieder von oben Worte der Liebe zu euch, bis ich von oben meine Stimme lauter ertönen lasse, zum Zeichen, dass ihr glauben dürfet, was ich euch künde und euch zu verbreiten heiße. Der Tag ist nahe. Und ihr werdet überrascht sein, denn mein Wort muss sich erfüllen. Amen.